نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Und wir machen weiter bi'izni ta'ala mit dem dritten Kapitel von dem Buch der Heirat von Subul al-Salam, die Erklärung von Bulugh al-Maram. Nur für unser Kapitel brauchen wir eine Minute zu erklären. خير ان شاء الله. طيب، باب عشرة النساء بكسر العين وسكون الشين، أي عشرة الرجال أي الأزواج النساء أي الزوجات. يعني كيف يعاشر الرجل زوجته أو الزوج زوجته. ووقفنا عند الحديث الواحد والأربعين بعد التسعمائة، الحديث الواحد والأربعين بعد التسعمائة، بارك الله فيكم، ومجموع أحاديث بلوغ الجميع، آخر حديث رقمه 1467، يعني إن شاء الله أكثر من النصف أو ثلاث أرباع تقريبا. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبورها. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقت، وهو حسن عند أبي داود، هو حسن عند أبي داود. اللعن هو الإخراج، إما الدعاء بالإخراج من رحمة الله أو الخروج من رحمة الله والعياذ بالله. هذا الحديث روي بطرق كثيرة عن جماعة من الصحابة، منهم علي رضوان الله عليه وعمر وخزيمة وعلي بن طلق وطلق بن علي وابن مسعود وجابر وابن عباس وابن عمر وابن عمر والبراء وعقبة بن عامر وأنس وأبو ذر. ولكن كثرة طرق الحديث يشد بعضها بعضا، والحديث دليل على تحريم إتيان النساء في الأدبار. انتبه، ليس من، إنما في فرق بين أن يأتي الرجل زوجته في المكان الذي أحله الله له في فرجها من ناحية الدبر، وفي فرق أن يأتيها في الدبر. لذلك يحرم مباشرة المرأة في دبورها. قال تعالى: فأتوا حرثكم أن شئتم، وقال تعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله، أي في المكان المخصص، فهو موضع الحرث، موضع يعني الولادة. وفأتوا حرثكم أن شئتم، المراد من الحرث نبات الزرع، فكذلك النساء، الغرض من إتيان النساء هو طلب النسل، طلب النسل، وكذلك قضاء الشهوة. لذلك بارك الله فيكم يحظم إتيان المرأة في دبرها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، فهو حديث صحيح كذلك. وهنا يعني المرأة، من أتى المرأة في دبرها. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ذهب في الإمامية الشيعة إلى جواز إتيان الزوجة والأمة بل والمملوك في الدبر، الشيعة يرون ذلك. فإذا ما وجدت امرأة تشوف أمة، ما وجدت أمة تشوف رجل، نسأل الله العافية. وهذا ليس كذب عليهم، إنه موجود في كتبهم. وأما ما روي عن الشافعي أو عن بعض الأئمة أنهم أحلوا هذا فهذا كذب، فهذا كذب والعياذ بالله. لأن أدلة التحريم ليست فقط هذا الحديث وإنما حديث آخر. والحديث رقم 42 بعد 900، وعن ابن عباس رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبورها. أو الترمذي والنسائي وابن حبان، والحديث عند الترمذي وهو حسن. فلذلك بارك الله فيكم، حتى لو كان موقوفا هذا الحديث، لأن بعض العلم قال موقوف على ابن عباس، فمثل هذه الأمور ما فيها مجال للاجتهاد. لذلك لا يجوز إتيان المرأة في دبرها، وملعون من فعل ذلك. والنبي قال فقد كفر بما أنزل على محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إليه. معنى لا ينظر الله إليه؟ أي أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليه بعين الرحمة يوم القيامة، ويدعه أي حتى يعذب والعياذ بالله. بارك الله فيكم، كابيتل دراي، كابيتل فون دي بوخ دهيغت und zwar das ist Kapitel über Umgang und Verhalten zu Frauen. Umgang und Verhalten mit den Frauen oder zu den Frauen. Das heißt, wie geht der Mann mit seiner, oder der Ehemann mit seiner Ehefrau um? Was hat der Mann von Verhalten zu seiner Frau? Das geht natürlich auch um intimen Handlungen. Und wir sind bei Hadith 941. Hadith 941, das heißt, Barakallahu fikum, wir haben noch ungefähr 500 Hadithe und dann sind wir fertig mit Bulugh al-Maram. Bulugh al-Maram hat 1467 Hadith. Und wir sind jetzt bei 941. Das wird mehr als die Hälfte, Barakallahu fikum, zwei Drittel schon von diesem Buch haben wir. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen. An Abi Huraira, von Abi Huraira, Allah alayhi, er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, verdammt ist derjenige, der seine Frau in ihren, mit ihr in ihren After verkehrt. Natürlich, ich habe nach besseren deutschen Wort gesucht und ich habe Brüder gefragt, auch hier, da sollte man dieses Wort bekommen. Wenn ihr besseres Wort könnt, auch die Brüder und Schwestern mitteilen, da könnte man mir das sagen, Barakallahu fikum. Weil man, sage ich jetzt, das geht hier auch um ein Thema, das ist ein bisschen peinlich, wenn man über solche Themen spricht. Das wird Analverkehr, das geht hier um Analverkehr allgemein. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Abu Dawud, An-Nasa'i haben diese Überlieferung überliefert in ihren Büchern. Und diese Überlieferungen, die über Ali ibn Abi Talib sind, Umar, Huzaymah, Ali ibn Talq ibn Ali, ibn Mas'ud, Jabir, ibn Abbas, ibn Umar, البراء وأندري فون صحابة رضوان الله عليهم، Sie haben diese Überlieferung überliefert von unserem Propheten, Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Die meisten Überlieferungsketten sind umstritten zwischen den Gelehrten, aber weil wir so viele Überlieferungsketten haben bezüglich dieser Überlieferung, dann barakallahu fikum, kann man mit Sicherheit sagen, dass dies Hassan ist, dass wir, diese Überlieferung ist authentisch. Und das ist der Beweis, dass man keinen Analverkehr haben darf mit seiner eigenen Frau, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ, das wird verkehrt mit euren Frauen, wo ihr wollt, aber, das heißt, in der anderen Aya, فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ, also wenn ihr mit den Frauen verkehrt, dann verkehrt mit den Frauen in den Stellen, wo Allah subhanahu wa ta'ala euch erlaubt hat oder befohlen hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat erlaubt, dass man mit der Frau verkehrt. Und das ist natürlich Vaginalverkehr in diesem Zusammenhang. Und da darf man keinen Analverkehr haben, weil, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala im Koran das verglichen hat mit, mit Anbauen, mit Pflanzen anbauen. Und wenn du ein Landstück hast und du wirst was pflanzen, dann pflanzt du in deinem Land. Und das wird, du pflanzt auf dem Gebiet, wo die Pflanzen wachsen. Und auch bei der Frau, wenn man mit der Frau verkehrt, dann verkehrt man in der Stelle, in der natürlich etwas wächst, das heißt, in dem diese Frau gebärt. Und das ist im Vaginalbereich, nicht woanders. Die Gelehrten des Islam haben, barakallahu fikum, fast Konsens diesbezüglich, dass man keinen Analverkehr da haben darf, außer, wal'iyadu billah, die Schia. Außer die Schia, diese 12 Imame Schia, die sagen, man darf mit der Frau, wal'iyadu billah, Analverkehr haben. Und dann sagen sie, wenn man keine Frau hat, dann eine Sklavin. Wenn man aber keine Frauen findet, was macht man? Da kann man auch mit einem Mann. Das bedeutet, Homosexualität bei ihnen ist kein Problem diesbezüglich hier, wenn man das weiß. Und übrigens, das ist keine Lüge über die Schia, weil wenn du ein Schia jetzt sagst, ja, bei euch ist die Sache so, der wird dir sagen, nein, ihr lügt und sowas. Es gibt klare Beweise, zum Beispiel auch in den Büchern von diesem Khomeini, in unserer Zeit, in seinem Buch Tahrir al-Wasila heißt es. Auf jeden Fall, barakallahu fikum, ist es mit Sicherheit verboten, Analverkehr mit einer Frau zu haben. Und es gibt noch einen Beweis, dass auch ein Hadith, das nächste Hadith, das 942, Ibn Abbas Abdullah alayhi sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah sieht nicht eine Person am letzten Tag. Das heißt, Allah sieht eine Person nicht. Was will das? So, Allah subhanahu wa ta'ala gibt diese Person, sieht diese Person nicht mit der Barmherzigkeit. Der sieht keinen Mann, der mit einem Mann verkehrt hat, Analverkehr, oder mit einer Frau Analverkehr gehabt hat. Und diese Überlieferung ist bei Tirmidhi und An-Nasai und Ibn Hibban. Und das ist auch, barakallahu fikum, Hassan, Überlieferung, das wird authentisch. Deshalb, es gibt diese zwei Beweise, es gibt einen klaren Beweis noch dazu. Der Prophet Muhammad sallam sagte, man ata ha'idan fi duburiha, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Wer mit einer Frau Analverkehr gehabt hat, der hat das verleugnet, was Allah seinem Propheten Muhammad offenbart hat. Kafara. Verleugnet. Deshalb muss man aufpassen, die Sache geht nicht. Und wenn man jetzt vor dem Islam, zum Beispiel, wenn man kein Muslim war und wenn man vor dem Islam sowas gemacht hat, dann sollte man Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung und Vergebung bitten. Das ist alles, was man hier machen kann. Aber für die Muslime, das ist verboten. Und bitte zwischen zwei Sachen unterscheiden. Zwischen zwei Themen hier Handlungen unterscheiden. Analverkehr ist nicht erlaubt. Aber wenn man bestimmte Position von, sage ich jetzt, von der hinteren Seite bei der Frau hat bei Geschlechtsverkehr und da hat man Vaginalverkehr gehabt, dann ist das kein Problem. Und das kommt später ein Hadith diesbezüglich. Aber das ist wichtig. Und subhanallah, schaut mal, wie das wichtig in unserer Religion ist, dass der Prophet Muhammad sallam uns sowas erklärt hat. Damit die Muslime keine Fehler diesbezüglich machen. Möge Allah subhanahu uns bewahren. Subhanallah, fikum, Analverkehr in unserer Religion ist verboten. Und derjenige, der sowas macht oder derjenige, der sowas verlangt, bei einigen Gelehrten, die sagen, die Frau ist sofort geschieden von ihm. Aber natürlich, es gibt keinen Beweis dafür. Aber allgemein, das ist eine große Sünde und der Prophet hat das Kufr genannt. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه إذا ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج واستوصوا بالنساء خيرا متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم فإن استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها يعني استمتع بها كما هي. الحديث أولا دل على عظم حق الجار لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. المؤمن الحقيقي هو الذي لا يؤذي جاره، يفهم من ذلك الذي يحسن إلى جاره. وحد الجار إلى 40 دارا كما أخرجه الطبراني أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إني نزلت في محل بني فلان وإن أشدهم لي أذى أقربهم إلي دارا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعليا يأتون المسجد فيصيحون على أن 40 دارا جار ولا يدخل الجنة من خاف جاره ضوائقه. فلذلك بارك الله فيكم الأذية للمسلم لا تجوز أصلا، ولا يجوز أن تؤذي شيء، حتى الحيوان لا تؤذي، ما في عندنا أذى في ديننا. فإذا كان جارا فالأذية أعظم، فذلك لا يجوز للمسلم أن يؤذي جاره. يا أخوة، أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، هذا هو المؤمن الحقيقي. فذلك لا يجوز أنه يؤذي الجار. ونحن نعلم أن امرأة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة، وهذه المرأة كانت تؤذي جيرانها وتقوم الليل وتصوم النهار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي في النار لأنها تؤذي جارها. وسئل عن أخرى وهذه ما كانت تؤذي جارها ولا أم جيرانها، وكانت تصلي وتصوم وما تزيد كثيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. لذلك ينتبه المسلم ما يؤذي أحدا وخاصة إذا كان جارا له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم واستوصوا بالنساء خيرا. وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعامل المرأة معاملة طيبة، أن تعامل المرأة معاملة طيبة. ولأن هذه المرأة خلقت من ضلع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقبلوا الوصية فيهن وأوصيكم بهن خيرا. فليش؟ لأن المرأة خلقت من ضلع أعود وهو ضلع آدم. قال تعالى وخلق منها زوجها، يا نستقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها عفوا وخلق منها زوجها أي آدم، وخلق من ضلعه حواء. وإن أعوج ما في الضلع، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعوج شيء في الضلع هو أعلاه أي فمها. فإذا أردت أن تقيمه كسرته، يعني إذا أردت أن تقيم هذا الضلع تقيم لسانك كسرته، وكسرها طلاقها. فإن أردت أن تستمتع بها فاستمتع بها وبها هذا العوج. أما إذا أردت أن خلص تقيمها دائما فستكسرها. فالحديث فيه الأمر بالوصية بالنساء والصبر على النساء، الصبر على النساء، وأن المرأة في عندها مثل هذا الأمر. وهذا ليس طعنا في النساء أو ظلما لهن، بالعكس، إنما هذه نصيحة عظيمة. هل الإنسان إذا يعلم مثلا إنسان مريض مرض معين ويعلم أنه إذا أكل هذا الطعام سيزداد سوءا، فأنت تقول له انتبه أنت عندك هذا المرض فلا تأكل من هذا الطعام، هذا خير أم شر؟ هذا خير. والمرأة ليست مثل الرجل، والرجل ليس مثل المرأة، والمرأة عندها شيء معين غير الرجل، فالإنسان يستمتع به يستمتع بها هكذا، وإلا فإنه سيكسرها وكسرها طلاقة. طبعا هذا يا أخوة اليوم إذا نظرنا إلى واقعنا في هذا الزمن، هو الطلاق طلاق شيء يعني. أو المرأة ستقول ليش يعني، ليش الرجل أفضل مني؟ إحنا ما قلنا أن الرجل أفضل من المرأة ولا المرأة أفضل من الرجل، قد يكون هناك نساء أفضل من الرجال وقد يكون العكس، ولكن هذه في أصل الخلقة هكذا، كما أن الرجل عنده بعض الصفات غير المرأة كذلك المرأة عندها بعض الصفات غير الرجل. فنسأل الله السلامة والعافية. على كل يجب على المسلم أن يعامل زوجته معاملة طيبة، ويجب أن يعامل الرجال النساء معاملة صالحة، لقوله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. بارك الله فيكم. حديث نون هندد غين فطسي أبو هريرة رضي الله عليه erzählte von Prophet Muhammad sallam, dass er sagte, wer an Allah und an den letzten Tag glaubt oder den richtigen Glauben verinnerlicht, darf sein Nachbar nicht schaden. Und sei gut zu den Frauen, weil die Frauen von einer Rippe erschaffen worden sind. Und das gekrümmte Teil von der Rippe ist oben. Und wenn du das in Ordnung bringen willst, gerade machen willst, dann wird das brechen. Und wenn du das so belässt, dann bleibt krumm. Und sei gut zu den Frauen. Das war Bukhari Muslim. Bei Imam Muslim, dann gibt es noch eine Erklärung dafür. Wenn du die Frau, wenn du diese Rippe genießen wirst, dann genieße es, wenn das auch krumm ist. Und wenn du das gerade machen willst, dann wirst du das brechen. Und brechen dieser Rippe ist, oder brechen der Frau ist ihre Scheidung. Brechen der Frau ist ihre Scheidung. Barakallahu fikum, das geht hier erstens darum, wer an Allah und den letzten Tag richtig glaubt. Das wird der Gläubige, der Mu'min, glaubt an Allah, der weiß, Allah ihn erschaffen hat, alles gegeben hat und so weiter, dass er Allah anbeten muss. Und ihr glaubt an den letzten Tag, weil es am letzten Tag eine Abrechnung geben wird für jede Person. Und deshalb derjenige, der diesen Iman verinnerlicht, der wird den anderen keinen Schaden zufügen. Allgemein. Ob Muslime sind oder ob sie kein Muslime sind. Er wird den Leuten keinen Schaden zufügen. Speziell dann, wenn du einen Nachbar hast. Du darfst deinem Nachbar nicht schaden. Und die Nachbarn, die sind 40 Häuser. 40 Häuser um dein Haus. Weil At-Tabarani überliefert hat, dass ein Mann zum Propheten Muhammad Sallam kam und er sagte ihm, ich bin in diesem Gebiet. Ich wohne dort, in diesem Gebiet. Und es gibt um mich Nachbarn. Und der schlimmste von ihnen ist der nächste zu mir. Also der am nächsten zu mir ist, ist der schlimmste zu mir. Und der schadet, der will mir Schaden zufügen. Der Prophet sallam, hat Abu Bakr und Umar und Ali geschickt in der Moschee. Und die haben gerufen zwischen den Leuten, dass der Nachbar bis 40 Häuser ist. Und derjenige, der seinem Nachbar schadet, kommt nicht ins Paradies. Und wir kennen die Überlieferung. Die haben wir ein paar Mal erklärt. Und zwar, eine Frau hat in der Nacht gebetet und am Tag gefastet. Und diese Frau, die hat ihre Nachbarn schlecht behandelt. Der Prophet sallam, sagte, La khaira fiha, die hat nicht Gutes, die geht in die Hölle. Und der wurde erzählt von einer Frau, die ihre Nachbarn gut behandelt hat, aber sie hat normal gebetet und normal gefastet. Der Prophet sagte, die kommt ins Paradies durch diese Sache. Deshalb das Erste in diesem Hadith ist, erstmal der Iman, zweitens, dass man gut zum Nachbar sein muss und dass man Nachbarn keinen Schaden zufügt bis 40 Häuser. Drittens, der Prophet sagte, das wird, nimm diese Empfehlung, nimm diesen Befehl an, nimm diesen Befehl an, dass man gut zu den Frauen sein muss, weil die Frau von einer Rippe erschaffen worden sind. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ja, ayyuhan nasu taqu rabbakum, o ihr Leute, fürchtet euren Herrn, der euch von einer Seele, von einer Psyche, von einer Person erschaffen hat. Und das ist Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, er hat von Adam sein Paar erschaffen und das ist Hawa. Das ist Hawa. Das heißt, Hawa wurde von der Rippe von Adam erschaffen. Und die Rippe ist krumm. Die Rippe ist krumm. Und oben ist am krümmsten. Das ist ihr Mund, oder? Ihr Mund. Und wenn du das in Ordnung bringen willst, das wird, wenn du das gerade machen willst, dann wird das brechen. Brechen einer Frau ist ihre Scheide. Und dies ist keine Kritik an Frauen, sondern, oder das ist keine auch, wie man sagt, das ist keine Diskriminierung oder Beleidigung an die Frauen, sondern das ist eine Information. Der Mann hat bestimmte Eigenschaften, die sind auch nicht so ganz gut. Und die Frau hat bestimmte Eigenschaften. Der Mann ist der Mann und die Frau ist die Frau. Also es geht hier darum, dass der Prophet uns eine Empfehlung gibt. Aufpassen, wenn du mit deiner Frau leben möchtest und gut leben möchtest, dann musst du aushalten, musst du Geduld zeigen, weil die Frau manchmal etwas sagt, was übertrieben ist. Es kann auch sein von den Männern, aber den Frauen ist mehr. Zum Beispiel, wenn eine Frau mit ihrem Mann Probleme hat, die sagt ihm, ja, du bist nicht gut, ich habe von dir niemals Gutes gesehen. Niemals? Das ist übertrieben. Aber das ist nicht bei allen Frauen so, aber allgemein, der Prophet gibt uns eine Empfehlung, damit wir mit den Frauen gut umgehen können. Und das ist unser Thema in diesem Zusammenhang. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Nochmal, ich weiß, wenn einige das hören, sagen, ja, was meint ihr damit? Seid ihr gegen Frauen oder Frauen? Wir sind weder Anti-Frauen noch Pro-Frauen. Frauen und Männer sind Geschöpfe Allah subhanahu wa ta'ala und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns alles gegeben und das ist eine Empfehlung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass wenn man diese Rippe gerade machen will, dann will man das brechen. Und wenn man das genießen will, dann genießt man das so, wie das ist. Aber aufpassen, wenn man das bricht, das heißt Scheidung der Frau. Einige in unserer Zeit sagen Scheidung, Scheidung. Aber eigentlich Scheidung ist nicht so toll für eine Frau oder für einen Mann. Obwohl das erlaubt ist. Das ist erlaubt. Und es gibt manche, die sagen, das Gehasste von Erlaubten ist die Scheidung. Das ist, diese Überlieferung ist nicht authentisch. Aufpassen. Diese Überlieferung ist mu'dal. Und diese Überlieferung ist munqata. Deshalb, barakallahu fikum, da kann man das nicht als authentisch sehen. Wenn Allah etwas erlaubt hat, dann ist es erlaubt. Aber natürlich, das ist nicht gut für die Familie, wenn die Familie voneinander ausgeht oder weggeht. So, möge Allah subhanahu wa ta'ala zu wahren, aufpassen in diesem Zusammenhang. Das wird, der Umgang mit einer Frau soll gut sein und der Mann sollte Geduld zeigen mit seiner Frau, wenn sie auch bestimmte Wörter sagt oder bestimmte Handlungen macht, die nicht so erfreulich sind. Aber das ist sozusagen, das ist die Schöpfung. Es gibt bei dem Mann bestimmte Themen oder bestimmte Handlungen, die sind schöpfungsmäßig. Und bei der Frau auch, die sind bei der Frau. Und Allah subhanahu wa ta'ala muss bewahren. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة أو في غزاة يقال في غزاة أو في غزاة يعني في غزوة فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال صلى الله عليه وسلم أمهلوا حتى تدخلوا ليلا يعني عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة متفق عليه وفي رواية إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا إذا طولت فلا تطرق على أهلك بالليل وإنما أمهل حتى ليش تمهل يعني تنتظر قليلا حتى تمتشط الشعثة أو الشعثة الشعث هي صاحب الشعث الذي ما يكون ممشط فتمتشط تستعد وتستحد المغيبة التي غاب عنها زوجها فيعني تنظف نفسها وتستقبل زوجها لذلك هذا الحديث فيه دليل على أنه يحسن التأني للقادم إلى أهله وإذا سافر سفرا طويلا فلا يطرق لا يجيء ليلا من سفر على غفلة الطرق ليلا هو المجيء على غفلة وإنما يعني يقول لزوجته أنه أنا سآتي في هذا الوقت إلى غير ذلك فاختلف في علة التفرقة بين الليل والنهار فعلل البخاري في ترجمة الباب بقوله باب لا يطرق الرجل أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يتخونهم أو يلتمس عوراتهم لأن الريبة تغلب في الليل وليس في النهار قل ويحتمل أن يكون معتبرا في العلة على كلا التقديرين يعني إما للتنظيف استعداد المرأة وإما للتخوين في ذلك ما وقد أخرج ابن خزيمة عن ابن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله أن تطرق النساء ليلا فطرق رجلان كلاهما فوجد يريد كل واحد منهما مع امرأته ما يكره وخرجه أبو عوانة في صحيحه من حديث جابر أن عبد الله بن رواحة أتى امرأته ليلا وعندها امرأة تمشطها وظنها رجلا فأشار إليهما بالسيف فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا ذاك يا أخوة المسألة فيها أنه قد يظن فيها التخوين ولأن الليل يغطي فإنسان قد يظن شيء فحتى ما يكون تخوين أما في زماننا عندنا تليفون وعندنا هذه الأمور يتصل ويقول لا أنا سأصل بعد 5 ساعات بعد ساعتين ينتهي الأمر إذا العلة في ذلك هي العلتان العلة الأولى علة التخوين والشك والعلة الثانية هي التنظيف والاستعداد يعني حتى تستعد لزوجها وتنظف لزوجها، ومن ناحية أخرى حتى ما يكون في صدره ريب أو في صدرها شك أنه زوجها يشك فيها. والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. جابر رضوان الله عليه زاكت Wir waren mit dem Propheten Muhammad Sallam auf einem Schlachtzug und wir kamen zurück nach Medina. Und wir wollten zu unseren Familien. Der Prophet sagte, langsam, langsam. Nicht, dass ihr in der Nacht zu ihnen geht sofort, bis die Frau, die ihre Haare nicht gekämmt sind, die Haare kämmt. Und die Frau, die ihr Schambereich Haare nicht geschnitten hat, dass sie die Schambereich Haare auch schneidet. Das war Al-Bukhari Muslim. Und der Prophet Muhammad Sallam sagte, Al-Bukhari, wenn jemand von euch lange weg von zu Hause ist, wenn er zurückkommt, dann sollte er nicht in der Nacht bei seiner Familie klopfen und reingehen. Das geht darum, um ein größeres Thema als das, was wir hier sagen. Das geht hier, der Prophet hat das erklärt hier. Die Frau, wenn ihr Mann kommt, dann sollte sie sich vorbereiten für ihren Mann. Und wenn er reinkommt sofort, ohne dass sie weiß, dass er kommt, vielleicht hat sie sich nicht vorbereitet, ihre Haare sind nicht gekämmt, die hat sich nicht so, sage ich jetzt, schön gemacht für ihren Mann. Deshalb sagte der Prophet Muhammad Sallam, man sollte nicht so sofort reingehen, sondern man sollte erstmal seiner Familie sagen, ich bin da, ich komme. Damit man, zwei Themen, die Frau bereitet sich vor auf ihren Mann und zweitens, damit man nicht im Herzen hat, seitens des Mannes oder seitens der Frau. Nicht, dass die Frau denkt, ja, der Mann vielleicht wirft ihr etwas vor. Oder der Mann bekommt Zweifel im Herzen. Weil einer von Sahaba, der kam in der Nacht und der wollte rein. Und der hat eine Frau bei seiner Frau gesehen. Sie hat die Haare von seiner Frau in Ordnung gebracht. Der hat gedacht, die wäre ein Mann. Und der hat sein Schwert genommen. Deshalb hat der Prophet das erzählt. Wenn jemand zurückkommt von der Reise oder wenn man lange nicht da war, da sollte man nicht in der Nacht so einfach reingehen, sondern erstmal Bescheid sagen. Heute in unserer Zeit, Alhamdulillah Rabbil Alamin, es gibt Telefon, es gibt alles, da kann man anrufen und sagen, ja, ich komme um 3 oder um 4 Uhr. Das heißt nicht, dass man denkt, das ist verboten, dass man in der Nacht nach Hause kommt. Nein, das heißt hier, ja, das ist eine Empfehlung, das ist besser für uns. Wenn ein Mann zurück nach Hause kommt, dass man nicht in der Nacht reinkommt, ohne dass man Bescheid sagt. Damit man nicht im Herzen bekommt, Zweifel, und damit auch die Frau sich auf ihren Mann vorbereitet, wenn er zurückkommt. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزله إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها أخرجه مسلم يعني الرجل يخلو بها ويجامعها وهي تخلو به وتجامعه وتنشر سره وينشر سرها. فذلك بارك الله فيكم. سبحان الله، هذه مسألة مهمة يا أخوة، مهمة. أن الإنسان ما يبدأ ويحدث الناس بما فعل مع زوجته، أو الزوجة تحدث الناس ما فعل زوجها، خاصة في قضايا الجماع، خاصة في هذه القضية. أما إذا دعت الحاجة للسؤال عن ذلك فلا بأس. إذا دعت الحاجة، كما مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا طلحة قال له أعرستم الليلة؟ قال نعم، وقال لجابر الكيس الكيس، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في النبي صلى الله عليه وسلم في دفن ابنته صلى الله عليه وآله وسلم، قال من قارف منكم البارحة، يعني من جامع زوجته البارحة، فقال من لم يقارف يدفن، أما الذي قارف فلا. لكن تبي بارك الله فيكم، الأصل الإنسان ما يدعو يقول والله أنا فعلت مع زوجتي كذا وزوجتي فعلت معي كذا ولا ذلك، نسأل الله السلامة. هذا الشيطان شيطان يكون، وهذا شر الناس عند الله والعياذ بالله. بارك الله فيكم. أبو سعيد الخدري ياتي ولي فض يزاكت لقوفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكت ليش لمست أنت المنش باي الله سبحانه وتعالى وديش لمست مدش لمست مدش ليش لمست شتوفة باي الله سبحانه وتعالى عملت سنتات إست يا من der mit seiner Frau intim geworden ist und sie mit ihm auch und der erzählt ihre Geheimnisse oder was sie gemacht haben. Das ist bei Muslimen überliefert. Das heißt, barakallahu fikum, ein Mann hat Geschlechtsverkehr mit seiner Frau oder die Frau mit ihrem Mann und dann kommen sie am Tag und die erzählen davon. Wir haben das gemacht und meine Frau hat für mich das gemacht und die erzählen in diesen intimen Geheimnissen, die eigentlich nur für Frauen und Männer sind. Nicht Bild-Zeitung mäßig, wal-iyadu billah. Oder Big Brother. Was die Leute heute, Millionen schauen das und die warten auf sowas. Ja, was, oder die bringen das sozusagen wirklich große Zeilen. Ja, der Model, die Model oder der Schauspieler oder der Sänger packt aus, wie er im Bett ist, wal-iyadu billah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ein bisschen aufpassen, barakallahu fikum. Sie sind die Schlimmsten unter den Menschen. Deine Geheimnisse und diese intimen Bereiche, die sind für die Frau, für den Mann, die dürfen nicht erzählt werden. Außer, wenn man fragt für bestimmte Themen. Zum Beispiel, der Prophet fragte Abu Talha, der sagte ihm, hast du gestern Geschlechtsverkehr gehabt mit deiner Frau? Da hat der Prophet für ihn Bittgebet gemacht. Oder zum Beispiel, der Prophet als Mann, als der Prophet und die Sahaba, sallallahu alaihi wa sallam, und die Sahaba, radhiallahu alaihim, die Tochter von Prophet Muhammad sallam begraben wollten. Der Prophet Muhammad sallam bei Begräbnis sagte, wer hat gestern mit seiner Frau geschlafen? Oder wer hat Geschlechtsverkehr gehabt? Der sollte nicht das machen. Der sollte nicht begraben, nicht bestatten. Deshalb, das gibt. Oder zum Beispiel, wenn du für jemanden Bittgebet machen willst, nach der Heirat, du sagst ihm, ist sozusagen alles durch, das wird, hast du Geschlechtsverkehr mit deiner Frau? Natürlich nicht mit diesen Wörtern, da könnte man, sage ich jetzt, das sozusagen darauf hinweisen, mit anderen Wörtern. Das ist in Ordnung, damit du für ihn Bittgebet machst. Oder wenn das Fatwa-mäßig ist. Ein Mann sagt, ja, ich habe eine Frau und wir haben Scheidung. Dann fragt der Scheich oder der Mufti, der sagt, ja, hast du Geschlechtsverkehr gehabt? Das gehört nicht dazu hier. Aber hier in diesem Hadith bedeutet, eine Person, die erzählt von diesen intimen Geheimnissen, weil er das toll findet. Oder damit er sich zeigt, ich bin ein richtiger Mann. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Oder die Frau, die darf auch nicht erzählen von intimen Geheimnissen ihrer Ehe. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. والحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضل أهلي موغن اس قرآن ونترشت بإذن تعالى ويترفن عنس موغن سوم ونترشت ليبا بلدن فيستن Übrigens, wenn jemand bei euch von Stuttgart oder von Karlsruhe ist, dann sollte man mich kontaktieren, barakallahu fikum, morgen. Stuttgart, Al-Khair Moschee. Allahu Akbar, Allahu Akbar. und Karlsruhe ist Salammoschee. Und Göppingen bitte. Auch jemanden von Göppingen sollte mich kontaktieren. Augsburg und München habe ich abgesagt. Ja? Augsburg, München habe ich abgesagt am Sonntag. Deshalb auch werde ich eventuell die anderen auch unterrichten. Absagen. Ich weiß nicht genau, aber deshalb bitte kontaktiert mich. Morgen. Barakallahu fikum, morgen. Einer aus Stuttgart, Masjid al-Khair, einer aus Es-Salam Moschee in Karlsruhe und einer aus Göppingen. Bitte mich kontaktieren. Am Sonntag, Augsburg und München fällt aus, bi'idnihi ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich mache jetzt den Raum zu.